sprecht, ihr Engel jauchzt und singet, dass es uns heut so schön gelinget. Aufstehen, wir stimmen mit euch ein, und kann es so, wie euch erfreut.